Jetzt muss ich aber auch wirklich langsam mal ein bisschen losjoggen, sonst wird es wirklich kalt. So. Ich muss gestehen, ich bin zurzeit nicht wirklich fit. Januar ist jetzt auch nicht mein bevorzugter Laufmonat oder Sportmonat oder Draußenmonat, aber gut. Ach ja, ich merke jetzt schon, das wird eine anstrengende Stunde werden. Ja, mein Name ist Lars Donath. Ich leite den Arbeitsbereich für trainingswissenschaftliche Interventionsforschung an der Deutschen Sporthochschule. Und ich selber war noch nicht auf der Welt, als die Trimm-Dich-Bewegung losging, habe aber sehr gute Erinnerungen, das bei einigen Jogging-Ausflügen immer mal zu integrieren. Allerdings sehr nachlässig. Ich hätte das durchaus häufiger machen können. Ernte 23 in der Hand, Maria Kron im Glas, Priel in der Spülschüssel, Ford Capri in der Garage, Erich von Däniken im Bücherregal, Wünsch dir was im Fernsehen, Led Zeppelin und Roy Black an der Spitze der Hitparade, Bundesrepublik Deutschland, Anfang 1970. Als die Deutschen fit geworden, die Trimm-Dich-Bewegung, ein Feature von Wiebke Keunicke. So, hallo, also ich bin Wiebke und ich mache heute das erste Mal in meinem Leben einen Trimm-Dich-Pfad. Habe ich noch nie gemacht. Als ich geboren wurde, war das schon fast wieder nicht mehr so angesagt. Aber ich wohne in Berlin, da habe ich meinen rausgesucht, in Berlin-Grunewald. Und weil es ja total langweilig ist, wenn man sowas alleine macht, habe ich mir jemanden mitgenommen. Marc. Hallo, hallo. Das Gute an Marc ist, dass er fast so alt ist wie die Trimm-Dich-Bewegung. Die wird dieses Jahr 50 Jahre. Wie alt wirst du? Ich werde dieses Jahr 48 Jahre. Und wir haben auch noch wen mitgebracht, und zwar ganz im Sinne der Trimm-Dich-Bewegung, die ja eine Massensportbewegung war und für alle Generationen, haben wir unsere beiden Söhne mitgebracht. Der eine sagt es hier schon, Otto Flynn. Hast du nicht so Lust auf Trimm-Dich-Bewegung? Nee. Und wie heißt du? Fred. Und wie alt bist du? 4. Und was machen wir jetzt gleich? Sport. Der Wiederaufbau des westdeutschen Sports in den 50er Jahren erfolgte fast ausschließlich als ein in Sportvereinen organisierter, amateurhafter Spiel- und Wettkampfbetrieb mit einheitlichen, auf Leistung, Disziplin und Askese ausgerichteten Orientierungsmustern. Da Alternativen nicht vorhanden waren, haben sich nur diejenigen sportlich engagiert, die sich mit dem vereinsorganisierten und wettkampfmäßigen, nach Disziplinen unterteilten Sport anfreunden wollten und konnten. Das waren vorrangig männliche Jugendliche und junge Erwachsene im besten körperlichen Leistungsalter, die großenteils aus der sozialen Mittel- und Oberschicht stammten. Insofern war der Sport zu dieser Zeit in hohem Maße sozial selektiv. Verena Möhrath, die Trimm-Aktionen des Deutschen Sportbundes zur Bewegungs- und Sportförderung in der BRD 1970 bis 1994. Erschienen im Rahmen der Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe Public Health des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung 2005. Fett waren sie geworden, die Wohlstandsdeutschen, Anfang der 70er Jahre. Fett, bewegungsfaul und infarktgefährdet. Da musste was getan werden, auch weil die Olympischen Spiele anstanden. 1972 in München. Da musste noch mehr getan werden. Die Bundesdeutschen sollten in Bewegung kommen. Massenbewegung. Marc, hast du schon mal in deinem Leben einen Trimm-Dich-Pfad gemacht? Ob ich es schon mal richtig absolviert habe, weiß ich nicht. Weil meine erste Erinnerung an Trimm-Dich-Pfade sind tatsächlich so verrottete Baumstämme im Wald irgendwie. Also das ich habe die Pfade wahrgenommen in meiner Kindheit schon. Bei irgendwelchen Sonntagsspaziergängen, aber habe das auch versucht auszuprobieren, aber meistens ragten da nur irgendwelche vermoderten Stümpfe aus dem Boden oder sowas. Und von daher, dieser Trimm-Dich-Pfad hier ist jetzt nach langer Zeit auch der erste, den ich absolvieren werde. Dann lass uns mal loslaufen, oder? Ja. In den 60er Jahren wurde die Entwicklung des Breiten- und Freizeitsports maßgeblich durch die Aktion Zweiter Weg geprägt. Dieser zweite Weg muss als Ergänzung des ersten Wegs begriffen werden. jenes organisierten Sports, der vor allem auf Wettkampfangebote und Leistungsförderung in den Vereinen ausgerichtet war und als nicht ausreichend angesehen wurde, um breiteren Bevölkerungsschichten bei zunehmender Freizeit die Ausübung von Spiel und Sport zu ermöglichen. Weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber es steht vorne ein Tipp hier, also wenn man den Pfad beginnt, dass man den ganzen Pfad, den ganzen Parcours erstmal zweimal ablaufen soll, um warm zu werden. Ich glaube, danach bin ich schon im Sack, aber und danach erst an die erste Station, die wir jetzt alle schon mal passieren. Hier kann man schon mal lesen. Hier ist, die erste Station ist, ist überraschend, ist Weitsprung. Um ganz ehrlich zu sein, den Tipp befolgen wir jetzt nicht, weil mein Fitnessniveau zurzeit das nicht aushalten würde, dass ich zuerst zwei Runden laufe und dann nochmal alles mache mit den Kraftübungen. Fit. Und jetzt alle mitmachen beim Trimmen! Aber nicht allein der Fakt, dass der organisierte Sport lediglich für wenige offen stand und in Zukunft ein Sport für alle werden sollte, veranlasste den DSB zu dieser ersten Breitensportkampagne. Den Finger den Daumen bewegen, den Finger den Daumen bewegen, den Finger den Daumen bewegen, ja trimm dich und halte dich fit. Gleichzeitig sahen die damaligen Akteure im Sport ein gesellschaftliches Korrektiv. Den Finger den Daumen, den Arm, das Bein bewegen, ja trimm dich und halte dich fit. Denn angesichts der zunehmenden Freizeit, zwischen 1950 und 1960 verringerte sich die wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden auf 44,5 Stunden. Es gab mehr Urlaubstage. Befürchtete man, den Finger, den Daumen, den Arm, das Bein und auch den Kopf bewegen. Ja, trimm dich und halte dich fit. Dass die gewonnene freie Zeit viele Menschen zu Passivität verleiten könnte. Den Finger, den Daumen, den Arm, das Bein und auch den Kopf, steh auf und sitz, bewegen. Ja, trimm dich und halte dich fit. Im Gegensatz zu den 50er Jahren war beispielsweise auch das Fernsehen zur bedeutenden Freizeitbeschäftigung avanciert. Den Finger, den Daumen, den Arm, das Bein und auch den Kopf, steh auf und sitz, ein Auge zu, die Zunge raus bewegen. Ja, trimm dich und halte dich fit. Der Sport wurde deshalb als eine Möglichkeit bezeichnet, die es jedem Einzelnen erlaubt, nach individueller Wahl seine freie Zeit zu gestalten und somit zur Bewältigung der Freizeitnot beizutragen. Den Finger, den Daumen, den Arm, das Bein und auch den Kopf, steh auf und sitz, ein Auge zu, die Zunge raus, die Füße hoch bewegen, ja trimm dich und halte dich fit. Ein ganzes Land in Freizeitnot. Die Notlösung kommt vom Deutschen Sportbund. Dessen Visionär ist Jürgen Palm. Also das Wort Trim kam nicht von uns, es kam aus Norwegen, wo man ein Jahr vorher eine Trim mit einem M geschrieben Kampagne eröffnet hatte. Wir fanden das Wort frisch, neu, hell und man konnte es mit einem Inhalt besetzen. Und das ist uns ja in wenigen Monaten gelungen. Allerdings ganz böse waren uns die Philologenverbände, dass man also die deutsche Sprache mit sowas belastet hat. Sprachliche Belastung. Immerhin konnte man Hundefelle trimmen, Segel trimmen, Steuerungen trimmen und jemanden vertrimmen konnte man auch. So ganz frisch war der Begriff also nicht. Neu und geradezu provokant war dagegen das Credo von Jürgen Palm. Jeder kann Sport treiben. Und jeder meinte jeder. Auch Behinderte, Ältere, Übergewichtige, Ängstliche. Die Pummelrepublik ist irritiert. Bisher zählten nur sportliche Siegertypen. Also ich glaube, mit dem Sportbund in den 60er, 70er Jahren hat man versucht, den Fokus auch geprägt durch die Nationalsozialisten und den Missbrauch des Leistungssports in den Breitensport zu rücken. Da gab es auch eine unheimliche Euphorie. Die Trimm-Dich-Bewegung mit dem Trimmi, die kannte quasi jeder, aber deswegen ist man nicht zwingend aktiver oder gesünder geworden. Das ist sozusagen das Verrückte. Es gab also einen großen Aufklärungs- und Bildungsschub, aber der hat nicht zwingend dazu geführt, dass die Leute in ihre Persönlichkeit integriert, nachhaltig, breitensportlich, gesundheitssportlich aktiv waren. Ich finde es echt ganz gut gemacht, muss ich sagen. Also weil das ist, hier hängen keine Metallschilder im Wald, sondern es sind abgesägte Baumstämme oder alte Baumstämme aufgestellt. Und da haben sie dann, glaube ich, so reingeschweißt die Übungen, was man machen muss. Also hier steht zum Beispiel, aus dem Stand muss man beidbeinig abspringen beim Weitsprung und aus dem Anlauf einbeiniger Absprung. Ja, kann ich. Ja, dann mach. Und das Schöne am Trimmdich ist ja, es stehen keine Sollweiten. Man kann einfach hüpfen. Ja. Würde sagen, sieht gut aus. 1,20 Meter. 1,20 Meter vielleicht, oder? Ja, von wegen 1x21 ist gut, aber du sollst es 12 Mal machen. 5 Mal? Ich lasse uns mal langsam anfangen. Sonst hier die Verletzungsgefahr für Menschen meines Alters ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ja, wir haben super Ausreden bereit. Aber weiter geht's. Am 2. Februar 1970 schreibt der Spiegel: Anti ist das magische Wort. Anti ist Mode. Am 16. März 1970 wird in Berlin ein Anti-Held geboren. Auf einer Sportkonferenz erblickt Trimi offiziell das Licht der Welt. Oder anders: Die Deutschen sehen erstmals ihr neues Vorbild im Vollbild. Quadratischer Kopf, untersetzte Figur, dünne Beinchen, Unterhemd. Vater des Trimm-Dich-Maskottchens ist der Grafiker Dieter Sieler, der Trimi als Ebenbild der Durchschnittsdeutschen erschafft. Klein, schmächtig, unscheinbar, aber optimistisch. Breitensporterfinder Jürgen Palm ist sofort überzeugt. Für ihn stellt Trimi die personifizierte Lebenslust dar. Einer wie alle, einer für alle. Einer, der alles mal ausprobiert. Laufen, Reiten, Schwimmen, Radfahren, Tanzen, Minigolf. Trimi ist kein Superman mit Paradedisziplin. Er vermittelt Spaß am Sport. Gustav, dieser Schlaue, fährt wieder mal ins Blaue. Er fährt durch Felder, Wälder, Wiesen, um zu entspannen, zu genießen. Er radelt ruhig, stetig, zünftig. Ausdauernd trimmt man sich vernünftig. Er fährt bergauf und auch bergab. Karl Gustav macht so schnell nicht schlapp. Der Dauertritt in die Pedale hält Herz und Kreislauf jung auf viele Jahre. Denn sich ausdauernd zu bewegen macht fit. Und anderen überlegen. Ein Schlauer trimmt die Ausdauer. Die Freude dran hält länger an. Oh, jetzt geht's schon weiter. Dehnung, Oberschenkelrückseite, Fußspitze heben und am Baum abstützen, Oberkörper gestreckt nach vorne beugen. Also ehrlich gesagt, das finde ich komisch. Erst aus dem Stand heraus so ein Weitsprung, wenn man noch gar nicht warm ist, und dann fängt man an, sich zu dehnen. Es sieht aus wie so eine mittelalterliche Verbeugung, glaube ich, oder? So ein Lakai. Aber es zwirbelt total in der Wade, also in der, die am Baumstamm steht. Das heißt, ich merke schon den Dehneffekt. Also echt, ist gut. Erster Zyklus. Motivationskampagne Trimm dich durch Sport, 1970 bis 1974. Drei Werbeagenturen wurden noch 1969 beauftragt, Konzepte für eine Kampagne zu entwickeln. Zwei präsentierten ihre Entwürfe. Die Agentur Glocke aus Hamburg und Werbeting 2000, eine junge Agentur aus Frankfurt. Erstere stellte den Slogan vor: Raus aus dem elektrischen Stuhl. Wie bitte? Ja, wirklich. Raus aus dem elektrischen Stuhl setzte ganz auf das Angstelement. Zu wenig Bewegung bedeutet letztendlich Krankheit und vorzeitigen Tod. So, also Station 3. Oberschenkel, Po. Das ist was für mich. Ja, auch für mich. Das kann ich gut. Ja. Parallele Fußstellung, Kniebeugen mit Strecksprung und seitlichem Armschwingen. Mindestens 12 Mal. Okay, los geht's. 1. Gut. 2. 3. 4. Boah. Anders Werbeting 2000. Sie entwickelte das Konzept Trimm dich durch Sport. 9. Die Werbeagentur 10, setzte in ihren Entwürfen 11, ganz bewusst nicht 12, auf eine explizite Gesundheitsmotivation oder auf eine gesundheitliche Komponente mit rationalen Argumenten, sondern auf Spaß, Lebensfreude, Vergnügen und Abenteuer. Im Gegensatz zu Raus aus dem elektrischen Stuhl hielt man nichts vom erhobenen Zeigefinger, der ständigen Drohung mit Herzinfarkt und Übergewicht. Das Konzept entwickelte sich anhand eines sympathischen Ansatzes, der eine Abschreckung oder ein Erschrecken vermied. Man ging davon aus, dass bei jedem Menschen, egal welchen Alters, die Lust an Bewegung nicht völlig verkümmert war. Also versuchte man, eine Identifikation mit Spaß- und Freude betonten Lebenssituationen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund entstand die Leit- und Symbolfigur der Trimm-Aktion. Ich bin 1981 geboren und ich kann mich noch erinnern, dass in meiner Kindheit mein Vater Harry, mein Papa, einen Lauftreff angeboten hat. Der hieß Lauftreff mit Harry. Und dann hat er dafür die T-Shirts selber mit Stoffmalfarbe bemalt und hat hinten auf die T-Shirts das Motto seines Lauftreffs draufgeschrieben. Und das war: Laufen ohne zu schnaufen. Und ich habe immer gedacht, er hätte sich das ausgedacht. Aber als ich mich jetzt für dieses Feature mit der Trimm-Dich-Bewegung ein bisschen beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass das tatsächlich ein offizieller Slogan war. Opernsänger Rudolf Schock trimmt sich. Ich habe in meinem anstrengenden Leben schon immer den sportlichen Ausgleich gesucht. Besonders aber bei meinen Tourneen übe ich fleißig Trimtrap, das neue Laufen ohne zu schnaufen. Vor allen Dingen darf ich ja nicht zu viel schnaufen, weil ich sonst abends auf der Bühne heiser bin. Und Trimtrap bringt mich natürlich fantastisch in Kondition. Trimtrap, das neue Laufen ohne zu schnaufen. Schauspielerin Luise Ulrich trimmt sich. Mit Tochter, Enkelkindern und Hund. Ja, wir machen Trimtrap. Und Trimtrap gehört nicht zu schnell. Trimtrap heißt Laufen ohne zu schnaufen. Drei Generationen laufen da, nicht? Ja. Meine Enkelkinder, meine Tochter und der Hund. Der Hund ist die vierte Generation. Wir haben schon gesagt, dass du fast so alt bist wie die Trimm-dich-Bewegung. Die ist 1970 entstanden, also wird 50 Jahre alt. Und du bist geboren? 1972. Oh, Olympische Spiele in Deutschland. Ja, in München. Ulrike Mayfahrt und Marc Spitz sind die, an die ich mich persönlich überhaupt nicht erinnere, weil ich war ja gerade erst geboren. Aber Marc Spitz könnte unter anderem zu meinem Vornamen beigetragen haben. 7-mal Gold im Schwimmen. Amerikaner. Toller Typ. So wie ich halt. Und jetzt machen wir Marc Spitz Konkurrenz beim Trockenbrustschwimmen. Wir beugen unseren Oberkörper möglichst waagrecht vor und führen die Arme wie beim Brustschwimmen nach vorn. Trimi rückt den Deutschen im Wortsinn zu Leibe und auf die Pelle. Das Männlein mit dem Kastenkopf drängelt sich in Fernsehwerbespots in die Wohnzimmer, lächelt von tausenden Plakaten und reckt dabei stets seinen gut gelaunten Du schaffst das Daumen empor. Nach 3 Jahren kennen ihn 9 von 10 Deutschen. Und mehr als 8 Millionen Menschen sind durch den Underdog im Unterhemd angeregt worden, sich sportlich zu betätigen. Der Erfolg lässt in Trimi-Zeichner Dieter Sieler später die Erkenntnis reifen, dass auf die, Zitat, Fress- und Urlaubswelle die, Zitat, Bewegungswelle folgen musste. Frau K. aus Nettetal ist jetzt vom Haushalt ziemlich abgehetzt. Sie weiß genau, da hilft ihr nur ein Dauerlauf durch die Natur. Schon sieht man sie ausdauernd laufen. Sie muss nicht keuchen, muss nicht schnaufen. Ihr Herz klopft ruhig. Sie fühlt sich jung. Erholt und fit trabt sie nach Haus. Ihr Mann sagt, prima siehst du aus. So, jetzt sind wir an Station 4. Nochmal Oberschenkel-Po, aber diesmal in Koordination mit der Schulter. Wechselspringen abwechselnd rechts und links, Bein nach vorne. Kniebeuge maximal 90 Grad. Das ist so ein Hampelmann nach vorne, würde ich sagen. Und wie lange muss man das machen? 30 Sekunden, ne? Dick. Ist Geld dabei? Ja, das ist das Trinkgeld, was ich den Sanitätern gebe, die mich hinterher abholen. Die erste Breitensportinitiative entfaltete sich auch vor dem Hintergrund der BRD-DDR-Konkurrenz. 1964 startete die letzte gesamtdeutsche Mannschaft in Tokio. Aber es zeichnete sich damals schon ein sehr gutes Abschneiden des DDR-Sports ab. 2 Jahre später erhielt München den Zuschlag für die Olympischen Spiele. Man stand unter Erfolgsdruck. In dieser Zeit wurde auch die Deutsche Sporthilfe gegründet. In der Förderung eines Sports für alle sah man die Förderung einer breiten Basis, aus der heraus eine Leistungsspitze erwachsen konnte. Und der Spitzensport sollte andererseits als Vorbild für den Breitensport fungieren. Und umgekehrt, man brauchte die Spitze, um die breite Bevölkerung zu motivieren. Das heißt, noch immer blieb man einem traditionellen Sportmodell verhaftet. Ein breiteres Sportverständnis jenseits gängiger Sportarten und Wettkampforientierung wurde nicht vorangetrieben. Schauspieler Horst Tapper trimmt sich auf dem Pferd. Oh. Ja, meine Damen und Herren, das ist das einzige Vergnügen, was mir bisher geblieben ist, ein bisschen reiten. Ich habe früher in meiner Jugend sehr viel Sport getrieben, aber es bleibt mir heute nicht mehr sehr viel Zeit. Man muss sich heute leider, wenn man so ein bisschen in die Jahre kommt, muss man sich schon ein bisschen fit halten. Ich empfehle es Ihnen ebenfalls, herzlichst. So, Station 5. Dehnung, Rumpf. Ich muss ehrlich gesagt an den Stationen jetzt weiter rennen, weil mir so kalt ist. Ja. Und 30 Sekunden Minimum. Oh, diese verkürzten Muskeln alle. Ich habe, also dehnen ist echt, das ist eine Schande. Also ich müsste mich viel mehr dehnen. Das ist also gar nicht schlecht für mich gerade. Also richtig warm wird einem jetzt noch nicht bei der ganzen Angelegenheit, oder? Nee, das stimmt. Aber jetzt sehe ich gerade, diese Stationen 5 und 6 sind ganz nah beieinander. Das heißt, ich bin mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Also vielleicht zwei Aspekte. Eine Sache zum Dehnen, das ist relativ klar. Da zeigen also sehr zusammenfassende Studien, dass das statische Dehnen das effektivste Dehnen ist. Also tatsächlich ohne Wippen dehnen, wenn es darum geht, das Bewegungsausmaß, also die Beweglichkeit zu erhöhen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Sicherheit. Letztlich ist das unbeaufsichtigtes Trainieren in diesen Outdoor-Gyms oder in diesen Trimm-Dich-Wegen oder Installationen. Und da muss man natürlich immer gucken, dass das so installiert ist, dass genügend Instruktionen sind, dass es wenig auch Entfremdung der Bewegung gibt. Und Studien zeigen, dass über 50-80% Misuse, also Fehlbenutzung dieser Geräte stattfindet. Und das muss man berücksichtigen. Es gibt durchaus Geräte, wo das ein Problem sein kann, wenn man Rotationsbewegungen der Wirbelsäule hat, das Ganze zu schnell, zu schwunghaft macht, dann kann das durchaus, wenn man das zu häufig falsch macht, zu Problemen führen. Schon jetzt Station 6, Koordination, Einbeinstand, Marc, Bauch und Po anspannen, Armkreisen vorwärts, rückwärts oder Achterkreisen. Das ist irgendwie ein bisschen schade, dass wir nur Radio machen und kein Fernsehen. Das hat so ein bisschen was, die Älteren unter euch werden es noch kennen, Karate-Tiger, den Storch. Man steht auf einem Bein und muss die Koordination, das Gleichgewicht halten. Das fühlt sich an wie in den 80ern, da war ich noch jung und fit. Da war ich Karate-Kid. Kid, glaube ich, nicht Karate-Tiger. Karate-Kid hieß es. Gut gemacht, tapfer durchgehalten. Wann hast du eigentlich das letzte Mal Sport gemacht? Also so Ausdauersport, ich spiele halt immer noch Fußball. Also ich bin halt Fußballfan. Es ist auch eine super Überleitung zu 1974. Ja, Weltmeister. Ich bin nämlich in meinen Lebzeiten schon dreimal von den viermal Fußball-Weltmeister geworden. Das erste Mal 74, null Erinnerung, aber natürlich voll dabei. Wir und vor allen Dingen Marc ist Weltmeister geworden. Ich bin Weltmeister geworden. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Deutschland nur deswegen Weltmeister geworden ist, weil alle Trimmi gefolgt sind. Dem kleinen, dicken Mann. Er sieht auch ein bisschen aus, der Trimmi, wie Gerd Müller. Kleiner, dicker Müller, kleiner, dicker Trimmi. Und wer hat das Siegtor im Finale geschossen? Natürlich Gerd Müller. Mit Schwung geht es auch gleich weiter. Klatschen Sie sich selber Beifall. Einmal vorne, einmal hinten. Also dick finde ich ja den Trimmi nur nicht. Der hat nur ein bisschen Kastenkopf. Ja, genau. Kastenkopf. Und Marc, das soll hier nicht nur körperlich anstrengend für dich sein. Nein, okay. Es ist ein kleines Quiz beim Laufen. Ja? Hat es sowas schon mal gegeben? Also, wir befinden uns im Jahr 1975. Welcher Politiker war offiziell Botschafter der Trimm-Dich-Bewegung? Also, wir reden ja über Westdeutschland, das war Willy Brandt war es nicht mehr, der ist... Ja, der ist ja über Guillaume gestolpert, aber gut. Dann war es Helmut Schmidt, Kanzler. Ja, genau, weil der ja auch als sehr sportlich bekannt war, eher rauchend. Ja, okay, hast recht. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse tragen, lustig schmettert das Horn. Besser geht's kaum. Wenn sogar Bundespräsident Walter Scheel einen Trimm-Dich-Pfad absolviert, 1975. Ganz werbewirksam am Venusberg der Hauptstadt, begleitet von vielen Fernsehkameras. Obwohl Bedenken angemeldet worden waren, die Würde eines Staatsoberhauptes könnte unter dem Laufschritt leiden, hat der Bundespräsident spontan zugesagt. Schließlich ist Walter Scheel ein Mann mit sportlicher Vergangenheit. Wir laufen los. Nach einem Kilometer ist für Scheel Schluss. Auf Sicherheitsgründen. Station 7. Dehnung, Brust, Schulter. Arm rechtwinklig gebeugt, waagerecht am Baum abstützen. Oberkörper vom Baum wegdrehen. Ja, aber der Oberkönner kann ja auch jetzt den Oberkörper vom Baum wegdrehen. Das zieht dann in die Arme. Viel Dehnübung, finde ich ganz angenehm. Du findest das gut, dass es so viele Dehnübungen gibt? Ich hätte irgendwie gedacht, es gibt viel mehr so mit drüberhüpfen, Liegestütze, irgendwelche Baumstämme hochheben. Ich hoffe, das kommt alles noch. Wenn wir gedehnt und warm sind, dann geht's in die Vollen. Die erste Phase der Trimm-Aktion von 1970 bis 1974 fassten die Akteure als Motivationskampagne zusammen. Zunächst wurde die Aktion jedoch jährlich mit wechselnden Themen strukturiert. Im Mittelpunkt stand in den ersten beiden Jahren der Aktion die personalisierte Aufforderung an die breite Bevölkerung: Lauf mal wieder, spiel mal wieder, schwimm mal wieder. Das Wort mal wieder sollte an jene Jahre der Kindheit und Jugendzeit anknüpfen, in der vielleicht jeder Mann und jede Frau Sport getrieben hat. Wir haben nicht gesagt, du musst in der Woche 3x30 Minuten mit der und der Belastung, sondern wir haben gesagt, lauf mal wieder. Fang langsam an, krieg Spaß dran. Und wenn du das dann hast, dann wird von alleine auch mehr systematischer Umgang mit einem Sport passieren. Zu den konkreten Angeboten in den ersten 3 Jahren gehörten die Trimspirale, die Trimspiele, der Trimpark und der Lauftreff. Daneben gab es auch noch den Deutschen Trimclub, die Trimstationen an Autobahnrastplätzen für die aktive Trimpause, das Trimmobil, wo man einen Trimtest machen konnte, sowie die Trimwochen, die von Gemeinden oder Vereinen veranstaltet wurden. Ja, meistens sind Fitnesskonzepte gesellschaftlich irgendwie verankert oder eingebunden. Da gibt es dann bestimmte Wellen, die werden auch medial irgendwie transportiert. Mittlerweile ist das zum Teil über die sozialen Netzwerke mit der Kultur und zum Teil auch Jugendkultur verknüpft. Und da gab es eine Welle der Trimm-Dich-Bewegung in den 70ern, dann gab es eine Welle der Aerobic-Bewegung, eine Welle der Fitness-Bewegung. Jetzt geht es mehr um Wearables, also tragbare, messbare, kleine Geräte. Das läuft immer so ein bisschen in Wellen mit verschiedenen Überlagerungen dieser Phasen. So. Oh, ich sehe hier was. Geräte. Station 8. Genug gedehnt. Der berühmte Klimmzug. Und zwar im Kammgriff oder im Ristgriff. Ah. Ja, eins von beiden soll irgendwie leichter sein. Ne? Ich finde beides super schwer. Ja, ist beides super schwer. Aber wenn man sich so dranhängt, wie als würde man... Ich kann es gar nicht beschreiben. Wirklich nicht. Wie macht man das denn? Ein Faultier. Also andersrum, also wenn man es hält wie ein Fahrradlenker, ist es schwer. Wenn man es hält, wie, als würde man den Fahrradlenker von unten greifen, ist es einfacher. So, aber du kommst trotzdem nicht drum rum. Also mindestens 12 Mal, oder? 12 Klimmzüge. Das ist ungefähr wie 100 Liegestütze. 1, 2, oh, 3. Ja, genau. Gut aus. 4 rein. Irgendwie hat sich das jetzt so eingependelt, dass ich gar nicht die Übung mache, sondern nur du. Ja. Gut gemacht. Ja. Er schweigt. Man trimmt sich wieder. Im Wald und auf der Heide. Und viele originelle Trimmgeräte steigern das Trimmvergnügen. Machen Sie doch selbst einmal mit bei den Trimm-Spielen. Irgendwo, an irgendeinem Wochenende, suchen Sie sich Ihren Trimmpfad. Niemand ist zu jung oder zu alt für ein sportliches Wochenende und für die Trimmspirale. Trimm dich am Wochenende. Was hält Sie ab? Ich bin langsam warm. Ich bin auch langsam warm. Ich bin heiß. Also Klimmzüge waren echt anstrengend. Also es war das Anstrengendste bisher. So, jetzt sind wir Station 9. Es geht wieder um Kraft und zwar von der Wade. Ferse des Standbeins heben und senken. Rechts und links mindestens 12 Mal. Ja, das Ganze macht man an so einem Ding, wie sie früher im Western vor dem Saloon standen, wo die Pferde angebunden wurden. Also 2 Flöcke in der Erde und dann wie so ein Zaun drüber und da das Bein hoch. Und dann mit dem anderen Bein hoch und runter. 8, 9, 10, 11. Und bei mir geht es witzigerweise in den Oberschenkel. Ach, so anstrengend. Also ich persönlich finde die Übung jetzt gar nicht anstrengend. Aber vielleicht habe ich auch einfach kräftigere Waden als du. Das ist übrigens eine Doppelübung hier. Sehe ich gerade, ist noch ein Baumstamm. Das ist dann Station 10, ne? Ja, genau. Und das ist für die Oberschenkelvorderseite eine Dehnung. Der sogenannte Einbeinstand und man soll die Ferse zum Gesäß ziehen. Da kann ich jetzt was zu sagen. Das weiß ich nämlich vom Fußball, macht man auch beim Warmmachen. Und wirklich... am Schienbein das Bein anfassen und nicht am Fuß, denn man soll nicht über 2 Gelenke dehnen. 2. Zyklus. Die Ausdauerkampagne Ein Schlauer trimmt die Ausdauer. 1975 bis 1978. Jürgen Palm führte nicht nur maßgeblich die Trimmaktion voran, sondern beherzigte selbst das Trimmen. Beim Waldlauf kam er auf die Idee, betreute Lauftreffs anzubieten. Ein ganz einfaches Konzept. Ohne Anmeldung, ohne Vereinsmitgliedschaft und kostenlos kann man jederzeit bei den 1 bis 2 Mal wöchentlichen Lauftreffs mitmachen. Der Landesbischof von Württemberg, Helmut Klaas, trimmt sich. Wer viel am Schreibtisch sitzt, braucht viel Bewegung. Trimtrap ist eine gute Sache. Zu ihrer Verwirklichung braucht man freilich seinen ganzen Willen und die Einsicht, dass der Körper Gabe und Aufgabe Gottes ist. Unterschiedliche Laufgruppen absolvieren dann, je nach Leistungsniveau der Teilnehmer, ein unterschiedliches Programm. Einzige Pflicht: Jeder, auch der Anfänger, ist eine Stunde unterwegs, ob in einer langsamen oder schnellen Gruppe, mit oder ohne Gehpausen. Dieses Angebot hatte große Vorteile. Es war unbürokratisch, es wurden keine Sportanlagen benötigt und nur eine überschaubare Anzahl von Übungsleitern bzw. Lauftreffleitern musste ausgebildet werden. Die ZDF-Fernsehansagerin Elfi von Kalkreuth und die ARD-Fernsehansagerin Karin Tietze-Ludwig trimmen sich. Also Karin, wir zwei zusammen auf dem Bildschirm, das gibt's auch selten genug, oder? Das sollten wir aber öfter machen. Und man sitzt ja überhaupt viel zu viel. Vor dem Bildschirm, hinter dem Bildschirm, ganz egal. Man hat zu wenig Bewegung. Und da ist Trimtrab genau der richtige Ausgleich. Inhalt des Trimtrabes war das langsame, ausdauernde Laufen in einem Tempo, das es erlaubt, sich während des Laufens noch zu unterhalten. Die stärker werdende Joggingbewegung in den USA, also ein neuer Trend im Freizeitsport, spielte bei der Ideenfindung für die Ausdauerkampagne wohl eine nicht zu unterschätzende Rolle. Bandleader Max Greger trimmt sich. Ja, meine Band und ich, wir brauchen sehr viel Sauerstoff für unsere abendlichen Auftritte. Und deshalb bleiben wir im Winter fit durch Trimtrab. Wenn Schnee liegt, gibt es für mich überhaupt nichts Schöneres als wie Skilanglauf. Und das Ergebnis, uns geht so leicht die Puste nicht aus. Probieren Sie es doch auch einmal. So, wir müssen ganz kurz mal einen kleinen Notfallstopp machen. Unser jüngster Sohn, 1,5, hat am Baumstamm irgendwelche Pilze entdeckt und gegessen. Müssen wir ganz kurz gucken. Ah ja, scheint ganz fröhlich zu sein. So fröhlich war noch nie. Mal gucken, was das für Pilze waren. Machen wir ein Foto fürs Krankenhaus später. Otto, spuck das mal aus. Komm mal her. Ja, das muss man nicht essen. Du kriegst was anderes zu essen, okay? Ja, okay. Ja, genau. Lachst ja schon wieder. Sehr gut. Apropos, von der Trimm-Dich-Bewegung gab es auch mal eine Kampagne. Da ging es um den Kinderwunsch, dass der Vater mehr mit den Kindern spielen sollte. Muss Anfang der 80er wahrscheinlich, oder? Wann war das? Die Grünen wurden gegründet, die haben es auch entdeckt. Meine Eltern haben es auch gemacht. Mir wurde viel gespielt, außer Fußball, alles. Nun aber letzte Runde. Schnell zum Ziel. Papa, kann ich auch mal an die Ringe? Oh, Ringe. Station 11. Da steht, es geht natürlich um Kraft und Beweglichkeit. Rumpf und Schulter. Also, hängt euch mal an die Ringe dran. Hüftkreisen, Füße auf dem Boden, Beinkreisen, Füße parallel in der Luft kreisen. Man nimmt die Ringe, die sind ungefähr in Kopfhöhe über meinem Kopf. Dann lässt man sich hängen und dann die Füße auf dem Boden immer rum, rum. Man hört es. Oh, rum, oh, oh. Immer schneller, immer schneller. Oh. Dritter Zyklus. Die Spielkampagne Spiel mit, da spielt sich was ab. 1979 bis 1982. Handelte man in den Anfangsjahren eher aus dem Bauch heraus, ging man nun wissenschaftlicher und vorausschauender an die Konzeption heran. Im Herbst 1977 beauftragte der Deutsche Sportbund das EMNET-Institut mit einer Repräsentativbefragung, um die Einstellungen in Bezug auf das Spielen bei den Bundesbürgern zu ermitteln. Von 38% der Bevölkerung, die bereits spielten, taten dies mehr als die Hälfte einfach aus Spaß. Nur 24% spielten, um fit zu bleiben. 53% gaben an, dass sie bereit seien, an einem Spieltreff teilzunehmen. In den Essener Gruger Park kamen zum Spielfest 20.000 Menschen. Zugpferd und Oberspielleiter hier war der Fernsehmoderator Frank Elsner. Ja, also Oberspielleiter, ich höre das nicht gerne. Der Deutsche Sportbund braucht den Kopf, wo er sagt, hier Leute, wenn der Mann kommt, dann wird gespielt. Und da ich ein begeisterter Mitspieler bin, hoffe ich, dass ich etwas dazu beitragen kann, zur Popularisierung des Spiels. Ja. 2 Jahre später erschien das 40-seitige Trimms-Spielelexikon mit 100 Spielen für die ganze Familie. Das wichtigste Handlungsangebot in der Spiel-mit-Kampagne waren die Spielfeste. Sie wurden beworben mit Transparenten, Plakaten, Handzetteln, Buttons, T-Shirts und Mützen. Der Trimmi war nur noch als kleines Logo auf den Werbematerialien zu sehen. Nicht ganz verschwunden, aber eben nicht mehr omnipräsent. Wer spielend miteinander auskommen will, braucht nicht lange um Schönwetter zu bitten. Da spielt sich was ab. Denn mit ein paar netten Leuten können Sie sich ganz spielerisch über jedes aufziehende Tief hinwegsetzen. Ah, da sieht man schon diese typischen vermorschten Baumstämme. Station 12. Kraft. Oh, Bauch. Bauch hatten wir noch nicht, oder? Nee, ist ja noch nicht. Das sieht hier so ein bisschen aus wie Tische und Bänke, Biertische und Bänke, aber umgekehrt. Die Bänke sind hoch und der Tisch ist niedrig. Man muss hier die Beine runterklemmen, dann setzt man sich drauf und dann muss man die Hände vor der Brust verschränken oder hinter den Kopf legen und dann so wie so Sit-Ups machen. Ich habe mal gehört, das ist jetzt, glaube ich, wirklich 70er Jahre, weil das ist so ein bisschen, da ist die Sporttheorie heute, glaube ich, weiter. Das ist ein bisschen ungesund für den Rücken. Die machen wir die erst gar nicht. Die machen wir nicht. Also Bauchmuskeln, die machen wir nicht. Wir laufen weiter, komm. Schauen Sie doch mal raus. Es ist bestimmt wieder Spielwetter. So, mittlerweile sind wir an Station 13 angekommen. Ein bisschen wie beim Kreuzweg. Apropos Kreuz, es geht um Kraft im Rücken. Auf dieser Stele steht geschrieben, du sollst die Hände vor die Brust oder hinter den Nacken nehmen. Kann ich. Oberkörper nach unten beugen. Kann und langsam Wirbel für Wirbel aufrichten. Oh. Kein Hohlkreuz, bitte. Oh. Und dann wieder runter? Na, 12 Mal das Ganze. Oh. Na, das ist wie mit allen Sachen, die man gern ändern möchte, egal ob das Ernährung ist oder körperliche Aktivität oder Stress. Man braucht ein ganz klares Motiv. Meistens entsteht das aus einer initialen Idee oder aus einem Leitungsdruck oder aus dem Jahreswechsel. Und dann muss man sich genau überlegen, in welchen Zeiträumen möchte ich das schaffen? Kann ich das in Teilziele zerlegen? Habe ich überhaupt tatsächlich den Wunsch, das nachhaltig zu ändern? Oder ist das nur eine indirekt an mich herangetragene gesellschaftliche Drucksituation? Man muss doch schlanker sein, man muss doch stärker sein, man muss doch fitter sein. Das ist die große Frage, ob ich das wirklich schaffe, in meinen Alltag zu integrieren. 108 Menschen leben in diesem Haus. Ganz nah beieinander, aber nicht mehr aneinander vorbei. Irgendwann hat irgendwer mit dem Spielen angefangen. Spiel mit, spiel mit, spiel mit, spiel mit, da spielt sich was an. Okay, während du wieder zu Atem kommst, erzähle ich dir ein bisschen was von meiner Vorbereitung. Was mich ja besonders fasziniert hat, waren, wer alles so Botschafter war für die Trimlich-Bewegung. Und zwar habe ich da eine neue Quizfrage für dich. Es geht um die 80er Jahre wieder und diesmal aus dem Bereich Musik. Was glaubst du? Keine Ahnung, Depeche Mode? Nee, ist nicht deutsch. Gib mir einen Tipp. Ich weiß Gott, du hast keinen Sauerstoff mehr im Gehirn. Udo. Udo? Sonderzug hier? Entschuldigen Sie, das ist ein Sonderzug, Herr Panke. Also, nein, der andere Udo. Jürgens. Udo Jürgens. Udo Jürgens ist nicht der einzige prominente Botschafter, der die Trimm-Dich-Bewegung zum Schlager macht. Echt, Udo Jürgens? Cool. Auch Sängerin Katja Epstein sportelt in den Wäldern des deutschen Herbstes. Schleierentführung, Mogadischu, Stammheim. Aber Trimmis Daumen steht wie eine Eins. So eine Spielgemeinschaft ist eine tolle Sache. Fragen Sie doch mal Ihre Nachbarn. Spielen Sie mit und fordern Sie die neuen Spiel-Mit-Broschüren an. So, Station 14 mittlerweile. Kam direkt nach der 13 ganz schnell, mussten nicht lange laufen. Es geht um Kraft, Ausdauer. Jetzt geht's hier, da stehen so Flöcke im Boden. Die sind so Oberschenkel und Knie hoch, unterschiedliche Höhen. Da muss man einen Fuß draufsetzen und dann mit dem anderen immer abwechselnd draufspringen. So ein bisschen wie Treppensteigen, ohne hochzukommen. Und macht Spaß. Ich find's gut. Nach den Beinen. Ich muss jetzt mal wieder was für die Arme kommen. Ja. So, Station 15. Es geht um Kraft in Rücken, Schulter und Arme, steht hier geschrieben. Hier liegen so Holzflöcke rum, so Äste, große Äste, die muss man hochheben und auf verschiedene Weise. Einmal den Bizeps trainieren, das heißt einfach immer die Arme rechtwinklig zum Körper hoch. Das ist einfach für mich bei meinem Bizeps. Und dann hochstemmen wie beim Gewichtheben. Das ist für den Trizeps. So, und dann lege ich das Ding wieder ab. Das sieht gut aus. Hier mache ich mal ein Foto von dir. Ganz gemütlich geht es nun weiter. Wir räkeln uns, allerdings so kräftig wie möglich. Dehnen die Arme hoch, strecken die Handflächen abwechselnd zur Decke, dann zur Seite. Ganz natürlich. Nach Lust und Laune. Station 16 mittlerweile. Es geht um Kraft in den Beinen. Wie toll. Hier ist so ein Balken auf den Boden gelegt in Knöchelhöhe. Und über den soll man, wenn ich das richtig sehe, hier auf der Stele mit beiden Beinen immer seitwärts hin und her drüber springen. Ich mach das mal. Versuch das mal. Also das steht mit oder ohne Drehung, wie du magst. Wie mit Drehung. Das ist wie beim Skifahren, so ein bisschen. Wedeln. Wedeln. Allerdings ist der Balken fest. Das heißt, wenn ich gegen kann, dann liege ich auf der Schnauze. Aber ich habe es mit Bravour gemeistert. Gut, sehr gut, sehr gut. Dann kam aus Amerika die Aerobic-Welle, die auch für die Trim-Aktion eine Herausforderung und ein neuer Ansporn war. Die Frage war denn bloß, wo liegt die gesunde Grenze? Die sehr deutsche Antwort des DSB hieß Trimming 130. Trimming 130, die beste Medizin für uns. Das kleine Geheimnis, das dahinter steckt, bedeutet einfach, bei 130 Pulsschlägen pro Minute haben Sie einen optimalen Trainingsbereich, der Sie weiterbringt, der Sie zu einer optimalen Fitness führen kann. Der vierte Zyklus der Trim-Kampagne, der als Aktion Sport und Gesundheit bezeichnet wird und mit dem Motto Trimming 130, Bewegung ist die beste Medizin, ab 1983 an die Öffentlichkeit ging, ist in vieler Hinsicht kaum noch vergleichbar mit den vorhergehenden Teilkampagnen. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass der Deutsche Sportbund in höherem Maße als bisher die Aktion auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse vorbereitete. Okay, so, wir müssen uns beeilen, weil langsam wird es so dunkel, dass wir nicht mehr lesen können, was auf diesem Baumstelen steht. Wir sind bei Station 17 angekommen. Hier ist quasi wie so eine kleine Reckstange. Und ich glaube, das hat man früher bei den Bundesjugendspielen Stützsprung genannt. Aus dem Stand Sprung in den Stütz. Bitte schön. Genau, diese Reckstange ist ungefähr auf Hüfthöhe und dann geht's los. So. Aber das ist einfach. Das mache ich gerne. Das mache ich auch ohne zu schnaufen. Ja, 12 Mal. Weiter geht's. Enorm in Form. Im zweiten deutschen Fernsehen. 1983. Schlanke junge Frauen tragen neonbunte Stirnbänder, enge Leggings und Tops und springen und schwingen und wippen und wiegen sich zu Disco-Musik. Hallo liebe Aerobic-Freunde, in der nächsten Viertelstunde wollen wir euch natürlich wieder enorm in Form bringen. Dagegen kommt der kleine Mann im Unterhemd nicht mehr an. Aerobic wird zur neuen Massensportbewegung. Massenchoreografien in Hallen und auf dem Stepper statt individueller Walderfahrung. Also früher war es so, dass diese Trimm-Dich-Pfade Übungen integriert haben, die sehr körpergewichtsbezogen waren, versucht wurde, mit den Naturmaterialien zu arbeiten. Jetzt hat man das mehr zu Outdoor-Gyms auch schon entwickelt. Das heißt, da ist deutlich mehr Materialaufwand auch zum Teil integriert. Man kann solche Cross-Trainer nutzen oder sogar so Twister für den Bauch. Also es ist ein bisschen aufwendiger, in der Hoffnung, dass man das Fitnessstudio von drinnen nach draußen verlagert. So, Station 18. Ja, also kennt man von vielen Kinderspielplätzen. Es ist so ein Ding, wo man sich, glaube ich, ich hasse diese Übung, dran entlanghangeln muss. Also über Kopfhöhe ein Gerüst, wo so Querbalken drauf genagelt sind. Und da muss man sich jetzt dran entlanghangeln. Ich hasse es, aber ich mache es natürlich. So wie Marines oder so Hardcore-Soldaten, ja, genau. Oder? An den, hier steht es ja auch. An den Sprossen, so heißen die, entlanghangeln, vorwärts und rückwärts. Ja, guten Tag. Ich fange mal an. Man kann das machen, indem man immer eine Hand vormacht und die andere nachzieht. Oder die Profis machen es so, dass sie immer eins weitergreifen. Ich bin aber kein Profi, deswegen ich schaff's nicht bis zum Schluss. Du schaffst es. Du hast es fast geschafft, komm. Ich schaff's jetzt nicht. Nur noch 3 Sprossen. Gut, du musst auch noch rückwärts. Ach, nein. Du musst nur noch zurück. Das tut weh an den Händen, ich muss absteigen. Oh. Okay. Badum. Ja. Heute mach ich's. Heute schaff ich's. Wovon reden die? Vom Sportabzeichen natürlich. Was muss man denn dafür tun? Radfahren zum Beispiel. Oder schwimmen. Fünfter Zyklus. Die Vereinskampagne gemeinsam aktiv. Geschafft. Im Verein ist Sport am schönsten. 1987 bis 1994. Aber es lohnt sich. So jung habe ich mich lange nicht gefühlt. Ob ich das auch schaffe? Na klar. Offenbar gab es triftige organisationsinterne Gründe dafür, warum nun im fünften Zyklus die Vereine zentraler Angelpunkt aller Werbemaßnahmen werden sollten. Das auslösende Motiv für die Kampagne, dass die Vereine am Rande ihrer Kapazitäten angelangt waren, es engagierten sich nicht genügend ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter. Und es standen nicht ausreichend Sporthallen und Anlagen zur Verfügung. Die Vereine brauchten Unterstützung. In den 90er Jahren geraten die Trimpfade endgültig in Vergessenheit. Auch wenn sich der Vater der Trimdich-Bewegung, Jürgen Palm, in einer ZDF-Sendung zu Trimis 20-jährigem Jubiläum noch zuversichtlich gibt. Und wie erreichen Sie die Sportmuffel, die noch abseits stehen? Also einige werden wir mit Sicherheit nicht erreichen. Das ist auch nicht notwendig. Wir haben also nicht vor, sozialistische Zahlen zu produzieren. Immerhin sind wir so erfolgreich, dass 69% unserer Mitbürger angeben, dass sie sportlich aktiv sind. Ich halte das ehrlich gesagt für geflunkert. Aber im Prinzip ist es sicherlich richtig, dass wir heute ungefähr 4-mal so viele Menschen sportlich aktiv haben als in den 60er Jahren und doppelt so viel als in den 70er Jahren. Es geht immer noch aufwärts. Überall eröffnen Fitnessstudios. Pumpen an der Maschine statt aus der Puste an morschen Bäumen. Oder tanzend auf der Straße. Die erste Love Parade findet im Sommer 1989 statt. Friede, Freude, Eierkuchen ist das Thema der offiziell als politische Demonstration angemeldeten Techno-Party. Und siehe da, ein Jahr später sind die Deutschen wiedervereinigt. So, Station 19. Oh, ich sehe schon hier, wir wären nicht Berlin, wenn nicht hier ganz lustige Leute am Werk gewesen wären. Denn den kleinen Männchen, die hier eingeritzt sind in die Stele, wurden eine Krone auf den Kopf gesetzt und Hasenohren gemalt. Genau. Möchtest du lieber König sein oder Hase jetzt bei der nächsten Übung? Ich finde den Hasen lustiger. Ja. Es geht um Koordination und Gleichgewicht steht hier. Ja, hier sind mehrere Baumstämme auf dem Boden genagelt worden oder liegen hier und zwar in so einer Schlangenform, ungefähr 15 Meter lang. Und da soll man drüber balancieren, vorwärts und rückwärts und dabei Bauch und Po anspannen. Ich versuche das jetzt mal mit der Eleganz eines Rhinozerosses. Wandle ich auf den Spuren der großen Seiltänzer. So, wir sind bei Station 20 angekommen. Oh. Die allseits beliebte Übung. Das Wort wie Kohle, Klassiker. Liegestütze und zwar. Genau. Ich bleib schon mal an. 1, 2. Bauch anspannen steht hier. Gerader Rücken, Blick nach vorne. 11, 12. Oh, zweite Stele. Oh, ist direkt daneben. Okay, ja. Dann ist das schon Station 21. Barrenstütz. Ah, so, oh, das kenne ich. Das ist gut für diese schlabbrigen Oberarme. Bauch und Po fest. Ellenbogen beugen und strecken. Und 1 und 2. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, dass nur noch du die Übung machst und ich hier am Mikro bin. 6, die schaffe ich. 7, 8. Es gibt einem immer so ein gutes Gefühl. 10, wenn man eine Übung durchziehen kann. 11, 12 und das Gefühl, ich habe sie genauso geschafft, wie es mir die Trimdich-Fahrtleute vorgegeben haben. Also ich glaube, Wissen haben wir genug darüber und das Wissen ist auch verfügbar. Wir haben auch die Kanäle, wo das Wissen transportiert werden kann. Ich glaube, es fehlt eher so ein bisschen an der Integration durch Verhaltensänderungsmodelle, gesundheitspsychologische Aspekte. Wie kriege ich das in mein Leben integriert, in die verschiedenen Phasen meines Lebens integriert? Wie kriege ich das auch mit familiären Interessen, mit beruflichen Konflikten synchronisiert? Das ist keine einfache Aufgabe. Individuelle Bedürfnisbefriedigung statt kollektivem Trimerlebnis. Fitnessstudios setzen mittlerweile auf Personal Trainer, Yoga, Kinderbetreuung inklusive. Das ist das eine. Das andere ist Professionalisierung. Aus Trimtrabern wurden Jogger. Aus Joggern wurden Marathonläufer. Hochleistungssport als Volksbewegung. Rund 50.000 gehen beim Berlin-Marathon an den Start der 42-Kilometer-Strecke. Dagegen ist einer, der nach Büroschluss noch 2 Kilometer durch den Stadtpark galoppelt, ein Loser. Bist du müde? Wenn schon, denn schon. und dann richtig. Abgeschlacht. Ein bisschen Sport zählt gar nichts. Keine Energie für Party. Trimm dich war ein sozialparitätischer Spaß für alle. Dann hebe jetzt den Finger und den Daumen. Seit den 90ern gilt wieder das individuelle Leistungsprinzip. Den Finger, den Daumen bewegen. Den Finger, den Daumen bewegen. Den Finger, den Daumen bewegen. Ja, trimm dich und halte dich fest. So, Station 22. Man sieht keinerlei Hilfsmittel. Es soll um Beweglichkeit und Koordination gehen. Steht hier, oh, du stehst schon richtig. Denn der allseits beliebte und bekannte Hampelmann. Mindestens 20 Mal. Los geht's. Ich frage mich immer beim Hampelmann, ob ich das richtig mache. Bei mir ist es immer so, wenn die Beine auseinander gehen, gehen die Arme auch auseinander. Man kann das aber auch andersrum machen. Also quasi, wenn die Beine auseinander gehen, gehen die Arme über dem Kopf zusammen. Hä? Vor allen Dingen, wie kann man so viel reden beim Hampelmann? Das funktioniert schon auch, dass man sich fragt, wann kann ich denn solche kleinen Physical Activity Snacks, sagt man, auch einbauen, auch bei Erwachsenen, die einen sehr, sehr dichten Zeitplan haben, dass man sich die Schuhe so legt, dass man quasi drüber stolpert. Da gibt es eine Reihe von Tricks. Tricks und Snacks. Für Menschen, die sich sonst gar nicht bewegen, mag das nützlich sein. Aber viel Aufhebens lässt sich darum nicht machen. Nicht, wenn andere spektakuläre und teilweise hochtechnisierte Trendsportarten betreiben. Snowboarden, Skateboarden, Mountainbiken, Kitesurfen, Bouldern, Plogging, Crunning, Slacklining, Hyrocks, SUP-Yoga, Aquazumba, Spikeball, Pickleball. Was ist gegen all das ein Spaziergang zur nächsten Straßenbahnhaltestelle? Selbst wenn es Streetcar-Stop-Walking hieße. Fun und Fitness bedeuten heute nicht das, was es in den 70ern noch war. Einem überdimensionalen, orangefarbenen Hüpfball hinterherzulaufen. So, jetzt fängt man langsam durch, muss ich sagen. Das ist jetzt auf jeden Fall Station 23. Es geht um Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Hier sind vier Hürden aufgebaut in Kniehöhe, im Abstand von ungefähr 3-4 Metern. Und es geht genau darum, um Hürdenlauf. Eine meiner großen Kritiken oder am Trimm-Dich-Pfad, weil auch diese Hürden sind natürlich statisch, die fallen nicht um. Und wenn man so kaputt ist wie ich jetzt und da jetzt drüber springt und hängen bleibt, dann legt man sich einfach flach. Ich versuch's trotzdem mal. Achtung, geht los. Und 1, 2, 3. Oh, 4. Oh, gut geschafft. Die habe ich berührt, die ging nicht anders. Nee, das ist echt, also das ist am Ende von diesem Trimm-Dich-Pfad, finde ich echt sportlich, aber soll es ja auch sein. Ja, die Wissenschaft sagt relativ deutlich, dass alle Apps oder von mir aus auch die Verknüpfung von Apps und Trimm-Dich-Fahrten dann gut funktionieren, wenn sie eben diese Verhaltensänderungsmodelle integrieren. Also versuchen abzufragen, was sind die Motive, was sind die Barrieren, wer kann mich sozial unterstützen, wie kann ich mich belohnen, wie kann ich meinen Fortschritt irgendwie dokumentieren. Das sind so Schlüsselaspekte für gesundheitsbezogene Verhaltensänderungen. Gesundheitsbezogene Verhaltensänderung. Er hat es den Deutschen beigebracht, Trimi. Sport im Freien ist beliebter denn je. Zwar geht man nicht mehr auf den Trimm-Dich-Pfad, sondern in den Outdoor-Park. Die Geräte sind aus Metall und nicht aus Holz. Und vor allem, die Bewegungsparcours finden sich nicht fernab der Stadtzentren irgendwo im Wald, sondern sind leicht zugänglich in den Stadtparks. Aber die Idee, die hatte Trimi. Der Quadratkopf also ein visionärer Querdenker? Nun, fest steht, Trimi hat etwas bewegt in Deutschland. Millionen Menschen immerhin. Und er hat sogar etwas Weisheit hinterlassen, die sich ja manchmal erst im Alter zeigt. Trimi wurde von den Deutschen akzeptiert, weil er nicht den Zeigefinger hob, sondern den Daumen. Mehr als 30 Jahre vor Facebook. Gefällt mir. Ich glaube, wir haben es geschafft. Da vorne ist die Abzweigung, da kommt der Weitsprung von ganz am Anfang wieder, da geht der Kurs von vorne los. Ja, wir haben es geschafft. Super, hast du gut gemacht. Sehr gut. Aber ich bin auch echt platt. Als die Deutschen fit geworden. Die Trimm-Dich-Bewegung. Ein Feature von Liebke Keunicke. Es sprachen Marit Bayer und Andreas Klaue. Ton und Technik Tanja Hiesch. Regie Liebke Keunicke. Redaktion Walter Filz. Produktion SWR 2020. Trimm dich, du Sport. Trimmer sind nicht allein.